Konrad Ferdinand Meyer beschreibt diese Bewegung von oben nach unten anschaulich in seinem Gedicht »Der römische Brunnen«. Aufsteigt der Strahl, und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die, sich verschleiernd, überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten ihre Flut. Und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht.